Sie wollten mich sprechen, Doktor. Ja. Gibt es etwas Neues? Tut mir leid. Nein. Überhaupt kein Hinweis? Nur das, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Das ist nicht viel. Sagen Sie das nicht, Frank. Ich darf doch weiterhin Frank zu Ihnen sagen. Der Name ist so gut wie jeder andere. Wir haben einen großen Kreis um Ihre Person geschlagen. Einen verdammt großen. Mein Gott, Doktor, ich zermarter mir mein Hirn, aber irgendwo... Das sollten Sie nicht. Die Erinnerung muss von allein kommen. Sie dürfen nichts erzwingen. Sehen Sie, das ist so, als wollten Sie sich an einen bestimmten Ort oder Namen erinnern. Und je mehr Sie es versuchen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es Ihnen gelingt. Doktor, ich suche nicht irgendeinen Namen. Ich suche meinen. Wer bin ich? Versuchen wir es mit dem, was wir wissen. Wieder das alte Spiel? Wieder das alte Spiel. Vielleicht kommt eine neue Karte hinzu. Nun gut. Geschlecht männlich, Hautfarbe weiß, Alter unbekannt, Größe 1,74, Augenfarbe braun, Haarfarbe aschblond, Name unbekannt, Beruf unbekannt, Identität keine. Sie sprechen fließend Englisch, etwas Französisch. Sie haben weder Operationsnarben noch Narben, die auf frühere Verletzungen schließen lassen. Alle neurologischen Befunde sind negativ. Was machen die Ermittlungen der Polizei? Es muss doch irgendjemand geben, der mich vermisst. Sie scheinen in einer Art luftleerem Raum gelebt zu haben. Oh, oh. Was ist mit Ihnen? Der Kopfschmerz. Diese verdammten Kopfschmerzen. Die Frau sagt Fisch. Nur Fisch. Es ist mehr als Fisch. Viel mehr. Es ist... Stellen Sie sich nicht gegen die Bilder in Ihrem Kopf. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Keine Bilder. Es gleicht mehr einem Foto. Es ist statisch. Da ist eine Frau, aber ich kann ihr Gesicht nicht erkennen. Versuchen Sie es. Ich kann es nicht erkennen. Sie sagt Fisch. Sie sagt, es ist nur ein Fisch. Sie sagt... Frank! Frank! Ja? Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir, was Sie in diesem Zimmer sehen. Sie? Hinter Ihnen ein Fenster, ein Schreibtisch, darauf ein Telefon, eine Gegensprechanlage, ein Bilderrahmen. Wer ist in dem Rahmen? Ein Bild Ihrer Frau? Haben Sie Kinder, Doktor? Ja, vielleicht ein Bild Ihrer Kinder. Oder haben Sie Kinder? Nein. Das ist gut. Das ist gut. Warum? Warum ist das gut, Frank? Ich weiß nicht. Erzählen Sie mir etwas über Gegensprechanlagen. Was wissen Sie darüber? Es sind Machtinstrumente. Man kann damit jagen. Was kann man damit jagen? Menschen. Haben Sie damit gejagt? Ich weiß nicht. Warum ist es gut, dass ich keine Kinder habe? Sie werden nicht trauern müssen. Haben Sie um Kinder trauern müssen? Ich weiß nicht. Aber ich werde es müssen. Ich fühle es. Ich werde es müssen. Ja? Frau Mertens ist da. Schicken Sie sie bitte rein. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Bitte, nehmen Sie Platz. Wie geht es ihm? Ich will ehrlich zu Ihnen sagen. Lassen Sie die Rücksichten. Sie wissen, wie ich zu diesem Mann stehe. Ich weiß. Nun, sein Zustand ist unverändert, aber es haben sich neue Aspekte ergeben. Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Ausgerechnet ich soll diesem Mann helfen? Ich weiß, was er Ihnen angetan hat. Und ich verstehe... Gar nichts verstehen Sie. Sie verstehen nichts. Er erinnert sich an Sie. Was tut er? Er erinnert sich an Sie. Ich bin mir sicher. Er beginnt sich an Sie zu erinnern. Aber bitte, hören Sie selbst. Die Frau sagt Fisch. Nur Fisch. Es ist mehr als Fisch. Viel mehr. Es ist... Stellen Sie sich nicht gegen die Bilder in Ihrem Kopf. Sagen Sie mir, was Sie sehen. Keine Bilder. Es gleicht mehr einem Foto. Es ist statisch. Da ist eine Frau, aber ich kann ihr Gesicht nicht erkennen. Versuchen. Er erinnert sich an Sie. An eine Frau ohne Gesicht? Das ist nicht nett von Ihnen, Doktor. Sie sagt Fisch. Nur Fisch. Nicht die alten Geschichten. Hören Sie, es gibt keinen, der mich daran hindern könnte, jetzt auf der Stelle zu gehen. Ich bin gekommen zum wiederholten Mal. Ich bin gekommen, weil Sie meine Hilfe brauchen. Ich bin gekommen, um diesem Wahnsinnigen vielleicht helfen zu können. Fragen Sie mich nicht, warum. Aber Doktor, lassen Sie den Fisch aus dem Spiel. Frau Mertens. Nein, jetzt hören Sie mir zu. Sie haben diesen Presserummel nicht durchmachen müssen damals, als es passierte. Über Sie haben keine Schmierereien in den Zeitungen gestanden. Keiner bot Ihnen Geld für Nacktaufnahmen. Über Sie gab es keine Schlagzeilen wie das Biest und der Heilige, die Frau des Kaspar Hauser und... Es gab Tage, da hatte ich Angst, die Tür zu öffnen. Angst vor dem Journalistenmob mit den immer gleichen Fragen. Warum habe ich mich bloß gemeldet, als ein Bild in den Zeitungen stand? Muss verrückt gewesen sein. Ich hatte mit diesem Mann nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Seit 3 Jahren habe ich ihn nicht mehr gesehen, ihn nicht gesprochen, nichts von ihm gehört. Und dann sein Bild mit dieser perversen Geschichte. Der Mann von Färöer. Frau Mertens, für die Presse ist der Fall erledigt, aber nicht für mich. Ihr Mann leidet unter einer tiefsitzenden Amnesie und ich muss herausfinden, was einen solch starken Schock auf sein Erinnerungsvermögen ausübt. Dazu brauche ich Ihre Hilfe. Er beginnt sich an Sie zu erinnern. Und an den Fisch. Gelb. Blau. Buchstabe. Schrift. Werkzeug. Hammer. Adler. Himmel. Mensch. Ratte. Wohnung. Haus. Uhr. Zeit. Tisch. Möbel. Glaube. Nicht wissen. Wetter. Regen. Chemie. Mord. Wahl. Gut, belassen wir es dabei. Sie wollten mir von Ihrem Traum erzählen, Frank. Ich weiß nicht, ob es ein Traum ist. Vielleicht ist es eine Erinnerung. Sie haben gesagt, es wäre unmöglich, das auseinanderzuhalten. Ja. Erzählen Sie, Frank. Ich fahre durch einen Park. In diesem Park steht eine Bank. Nein. Da stehen viele Bänke. Aber es ist nur die eine. Diese eine Bank. Darauf sitzt ein Mann. Ich traf einen Weisen, sitzend auf der Parkbank. Fest mit dem Holz schien er verwachsen. Eiche in Kiefer. Er senkte die Zeitung vom gestrigen Tag und sagte, es hat sich wenig geändert in meiner Zeit. Nur die Sonnenaufgänge werden immer seltener. Versuchen Sie, den Mann zu beschreiben. Es ist ein alter Mann, Er trägt einen grauen Anzug. Er sitzt dort, die Arme auf die Rückenlehne der Bank gelegt. Was tut er? Er sitzt da und wartet. Worauf? Es ist ein sehr alter Mann, Doktor. Keiner braucht alte Männer und alte Frauen. Trotzdem warten sie immer auf jemanden, der sie nicht vergessen hat, der ihnen noch eine große Aufgabe zuweist. Die tägliche Lektion für jeden von uns, die wir glauben, nie selbst davon betroffen zu werden. Auf wen wartet er? Auf den Tod. Auf seinen Tod? Ich glaube. Hat der alte Mann mit Ihnen gesprochen? Ja. Er will mir was erzählen. Was will er Ihnen erzählen? Über den Gesang. Er will mir von Ihren Liedern erzählen. Welche Lieder? Welcher Gesang? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht. Wir fuhren fast täglich dahin. Es war immer dieselbe Strecke. Durch den Klosterpark, den Fluss entlang zum See und wieder zurück. Das war seine tägliche Beschäftigung. Er machte sich keine Mühe, neue Arbeit zu finden. Naja, einmal einen kläglichen Versuch, an die Uni zurückzukehren, aber es war halbherzig und mehr dazu gedacht, mich zu halten. Und auf dem Gelände des Parks liegt ein Altenheim. Richtig. Stört es Sie, wenn ich rauche? Nein, rauchen Sie nur. Irgendwo habe ich auch einen Aschenbecher. Moment. Hier. Danke. Ich habe gerade wieder aufgehört. Riecht gut. Geben Sie mir nicht die Schuld, wenn Sie rückfällig werden. Oh doch, das werde ich. Riecht wirklich gut. Sagen Sie, wissen Sie, ob er während dieser Touren Bekanntschaft mit den alten Leuten gemacht hat? Ach, ist schon so lange her. Aber doch. Doch, er hat damals von einem Mann gesprochen. Er kam eines Abends später, als es seine Gewohnheit war, nach Hause und... Lassen Sie mich nachdenken. Ja. Er sagte, er sei heute darin bestätigt worden, dass sein Entschluss richtig gewesen sei. Seinen Beruf aufzugeben. Ja. Und dann hielt er einen langen Monolog über die Weisheit des Alters. Ich traf einen Weisen sitzend auf der Parkbank. Fest mit dem Holz schien er verwachsen. Sagen Ihnen diese Zeilen etwas? Natürlich, es ist ein Gedicht. Er hat es geschrieben. Er hat Gedichte geschrieben? Habe ich Ihnen nichts davon erzählt? Nein, nein. Davon höre ich zum ersten Mal. Sagen Sie, haben Sie welche in Ihrem Besitz? Als ich damals fortging, wollte ich nichts behalten, was mich an ihn erinnerte. Tut mir leid. Sagte er sonst noch etwas über den alten Mann? Nein, kaum. Das heißt, er erwähnte mal den Beruf des Mannes. Ich fragte ihn damals danach, als er anfing, sich für den verdammten Fisch zu interessieren. Der Mann war Meeresbiologe. Ja? Da ist eine Frau Rolfs am Telefon. Bitte stellen Sie durch. Ja? Rolfs, Seniorenheim am Park. Dr. Behrendt? Am Apparat. Ah ja. Ich habe Ihre Nachricht bekommen. Haben Sie etwas herausgefunden? Ja. Ja, nein. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Aber der Professor ist vor einem Jahr gestorben. Wann genau? Das kann ich Ihnen sagen. Warten Sie einen Moment. Hm. Hören Sie? Hm. Ja. Das war am 11. Juli. Herzstillstand. Was war er für ein Mensch? Wie soll ich sagen? Ruhig, sehr verschlossen. Er hielt wenig Kontakt mit den anderen Bewohnern. Wissen Sie, ich hatte immer das Gefühl, dass er Menschen nicht besonders schätzte. Er fragte mich mal, ob es mir den Spaß mache, das alte Rattenpack zu versorgen. Also er war, ja, auf eine sehr zynische Art verbittert. Aber das sind viele der alten Leute hier. Und ich kann es Ihnen nicht verdenken. Die meisten haben zwar noch Verwandte, aber diese besuchen sie kaum mal. Hat er ihr denn keine Angehörigen? Nein. Tja, das ist leider alles, was ich Ihnen sagen kann. Naja, jedenfalls haben Sie vielen Dank. Halt! Da fällt mir noch was ein. Ja? Es war am Abend jener Nacht, bevor er starb. Im Fernsehen wurde ein Gottesdienst übertragen. Er kam in den Gemeinschaftsraum und sah eine Zeit lang zu. Und dann sagte er, also mehr zu sich selbst als an uns andere gewandt, ihr Narren betet immer noch zu den falschen Göttern. Und weiter sagte er, gedenket des Jonas. Was suchst du denn? Was? Was du suchst. Ich weiß, dass wir eine haben. Dann kann ich dir helfen. Vielleicht unter B, Birches, Böll. Und wenn ich dir helfen soll, dann... Nein. Loch, Biers, wusste ich's doch. Die Geschichte von Jona und dem Fisch. Wo finde ich die? Altes oder Neues Testament? Keine Ahnung. Wenn es ein Gleichnis ist, im Neuen. Seit wann liest du in der Bibel? Ich entdecke ja ganz neue Seiten an meinem mir angetrauten Mann. Komm, sag schon. Ich weiß nicht. Ah, hier. Der Prophet Jona, Altes Testament. Wusste gar nicht, dass der ein Prophet war. Ah ja, hier. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, um Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Sag mal, was ist los mit dir? Ich verstehe das nicht. Immer noch die Färöer-Geschichte? Ja. Und du kommst nicht weiter? Ich weiß nicht. Du meinst, du findest eine Antwort in der Bibel? Ich habe das Gefühl, dass es eine Spur ist, ein Hinweis. Das hört sich verrückt an, aber zwischen der Geschichte Jona und dem, was auf den Inseln geschehen ist, besteht ein Zusammenhang. Welcher? Jona blieb 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches. Mertens auch. Und in diesem Becken befinden sich Grillkrebse. Ihr Fleisch ist außerordentlich eiweißhaltig. Sie könnten dazu beitragen, den Hunger in der Welt zu beseitigen. Theoretisch. Theoretisch? Ja, wir sind dabei, Ihnen die Lebensgrundlage zu nehmen. Welche Lebensgrundlage? Sauberes Wasser. Die arktischen Gewässer verschmutzen mit rapider Geschwindigkeit. Aber die Verknappung von Säuren ist doch schon seit 2 Jahren verboten. Ja, und dann bis in die Arktis... Für die Nordsee verboten, da haben Sie recht. Heute werden die Giftladungen weiter draußen ins Meer gekippt und der ganze Dreck wird durch Strömung und Gezeiten auf alle Ozeane verteilt. Der alte Harus hat unser Tun einmal in einem sehr drastischen Vergleich mit der Tätigkeit mittelalterlicher Ratten belegt. Ratten? Ratten, ja, Ratten. Er sagte, so wie im Mittelalter die Ratten mit ihrer Scheiße die Pest in die Städte schleppten und deren Bewohner ausradierten, so werden wir uns mit der Chemiescheiße umbringen. Und was war sein Fachgebiet? Ichthyologie, Schwerpunkt Säuger. Säuger? Delfine, Wale. Der Wal war sein Lieblingskind. Wale waren seine Leidenschaft. Und sein Verhängnis. Wieso sein Verhängnis? Ja, das ist vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Sagen wir, er hatte sich auf das wissenschaftliche Abstellgleis gestellt. Wie das? Wissen Sie, kommen Sie, setzen wir uns doch. Ja, danke. Wissen Sie, es ist bekannt, dass Wale eine gewisse Intelligenz besitzen. Die Hirnmasse eines Wales ist fast doppelt so groß wie die eines Menschen, was aber keinerlei Rückschlüsse zulässt. Wir wissen, dass sie sich durch Ultraschall verständigen. Und wir glauben annehmen zu können, dass die Verschiedenheit und Anzahl der Laute den menschlichen Wortschatz weit übersteigt. Nun, der alte Harus war besessen von der Idee, dass Wale mehr seien als intelligente Meeressäuger. Hätte er seine Meinung nur hier im Institut kundgemacht, wir hätten sie als splinige Schrulle genommen. Aber er war so besessen von seinen Theorien, dass er sie veröffentlichte. Die Fachwelt lachte einmal höhnisch auf und sein Ruf war ruiniert. Der Einzige, der ihn ernst genommen hat, war Professor Engström. Und der ist jetzt auch schon tot. Und was glauben Sie? Ich bin Wissenschaftler, kein Priester. Verstehe. Könnte ich mir die Schriften mal ausleihen? Ja, selbstverständlich. Ah, es ist doch komisch, an welche Dinge man sich nach so vielen Jahren noch erinnert. Sein erster Aufsatz begann mit einem Zitat Melvilles. Wenn Gott noch einmal auf die Welt käme, dann in der Gestalt eines Wales. Zu ihm. Ich muss zu ihm. Ich muss. Wie sie leiden. Sieht das denn keiner? Warum? Warum nur? Brüder, warum tut man euch das an? Warum töten sie dich, Schwester? Ich fühle euren Schmerz. Lasst mich bei euch sein. Haut an Haut. Haut an Haut. Haut im Fleisch. Warum? Warum? Tut ihr das? Du bist Haut im Fleisch. Ich bin Haut im Fleisch. Ich höre ihre Lieder. Sie sind so schön. Nie habe ich schönere gehört. Wovon singen sie? Ihr Gesang. Er ist so schön. Ich muss weinen. Ich muss jetzt weinen. Sag mir, wovon sie singen. Sie singen vom verlorenen Paradies. Sie singen von den Tänzen oder den Meeren. Sie singen von ihrer Liebe. Unendlich diese Stille. Schneediamanten in den Wassern der Arktis. Ich sehe Einhörner, die über Regenbogenhürden setzen. In violetten Bäumen, alle mit dem Frühling vermählt, nisten Drachen. Die weichen Lederschwingen streicheln mein Gesicht. Ich bin Haut im Fleisch. Ich bin Geist im Geist. Ich habe die Macht. Ich bin die Macht. Wachen Sie auf! Aufwachen, Frank! Sie sind's, Doktor. Wie fühlen Sie sich? Gut. Ich glaube, ganz gut. Habe ich geweint? Ja. Warum? An was können Sie sich erinnern? Erinnern? An Gefühle, an Trauer, an Weite, Stille. Und Angst. Magst du nur ein Glas Wein? Mhm. Hast du das gelesen? Noch nicht alles. Du rauchst wieder? Hm. Nur diese eine. Du bist ein Rückfalltäter. Macht dir die Sitzung so zu schaffen? Zu schaffen ist gut. Angst. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Angst gehabt. Vor Mertens? Du hast vor einem Patienten Angst? Nicht vor ihm. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es war nicht Mertens, vor dem ich Angst hatte. Es war etwas in ihm. Ich kann es nicht beschreiben. Ich wusste nur, dass ich ihn in seiner Erinnerung nicht weitergehen lassen durfte. Sag mal, du glaubst doch nicht etwa an das, was der alte Harus geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber der Mann muss total überspannt gewesen sein. Mag sein. Mag sein? Willst du damit sagen, du glaubst diesen Unsinn? Ich weiß, das alles ist so irrational, so unglaublich. Und trotzdem passt alles zusammen. In allen Mythen der Völker taucht der große Fisch auf. Der große Fisch ist Warner und Bewahrer. Bei den Hindus kommt der Gott Vishnu in der Gestalt des Fisches auf die Welt. Das sind Legenden. Und die Menschen haben Erklärungen gesucht für Dinge, die sie nicht verstanden. Ja, mach es dir nicht so einfach. Hör zu. Die Ozeane sind die Mägen des Varuna. Und er wohnt in dieser kleinen Wasserpfütze. Und er gibt demjenigen, in dem er ist, die übersinnliche Reinheit und die ozeanische Weite der unendlichen Wahrheit. Wenn er im Menschen ist, wird er alles, was die Natur beschränkt und schädigt, durch seine Berührung zerstören. Stefan. Ja? Du verrennst dich da an etwas. Das sind die fixen Ideen eines Sonderlings. Findest du? Ja. Übergib Mertens einem Kollegen. Warum sollte ich? Stefan, du bist nicht mehr objektiv. Du hast nicht mehr den nötigen Abstand zu dieser Geschichte. Hör dir diesmal an. Das Meer ist das Reich eines seltsamen Wesens namens Yukiang. Er ist ein Gott des Meeres. Als solcher erscheint er mit einem Fischleib, hat jedoch Füße und Hände. Sein Leib ist der eines Kuen, das heißt eines großen, langen Wales des Nordmeeres. Verstehst du? Nein. Und ich will auch nicht verstehen. Der Yukiang, eine alte chinesische Gottheit, hat einen Fischleib mit Händen und Füßen. Ein Wal hat Hände und Füße, wenn auch verkümmert. Angenommen, ich sage nur angenommen, der Wal ist ein intelligentes Lebewesen. Vielleicht intelligenter als wir, mit einer Lebensweise und Ethik, die so anders ist als unsere, dass wir uns nicht verständigen können. Sag mal, willst du ernsthaft behaupten, Mertens hätte sich mit dem Fisch unterhalten? Nicht im üblichen Sinn. Nicht unterhalten. Aber ich glaube, es hat eine Verständigung stattgefunden. Hast du schon mit einem deiner Kollegen darüber gesprochen? Ich werde mich hüten. Ich möchte nicht der interessanteste Fall der Station werden. Du hast aber die besten Chancen, mein Lieber. Komm, überlass die Behandlung einem Kollegen und wir machen endlich Urlaub. Ein paar Wochen Kreta würden uns beiden gut tun. Du hältst mich vielleicht überdreht. Nicht wahr? Man muss doch zugeben, dass... Was sagen dir die Worte Yin und Yang? Sie haben etwas mit Zen-Buddhismus zu tun. Ja. Sie bezeichnen zwei Urkräfte. Das männliche und das weibliche Element, das lichte Yang und das dunkle Yin. Als Symbol für Yang und Yin dienen stilisierte Wale. Der eine hell, der andere dunkel. Ihre Körper sind so miteinander verwoben, dass sie einen Kreis bilden. Und worauf willst du hinaus? Gleich. In der buddhistischen Religion finden wir also das Symbol des Wales. Mhm. Und welches war das Symbol der Christen? Der Fisch. Das ist doch merkwürdig, oder? Überhaupt nicht. Alle Religionen haben einen gemeinsamen Ursprung. Stefan, du verlierst dich in den Legenden und Spinnereien eines toten Mannes. Weißt du, wann er gestorben ist? Genau zu dem Zeitpunkt, als Mertens im Bauch des Wales war. Ja, bitte. Entschuldigen Sie, dass ich so spät noch störe. Sind es? Kommen Sie doch rein. Sie sind ja ganz nass. Ich habe Ihr Leuten beinahe nicht gehört. Ich war gerade dabei, mir die Haare zu waschen. Geradeaus geht's ins Wohnzimmer. Ich hole mir nur rasch ein Handtuch. Ich bringe Ihnen auch eins mit. Gehen Sie doch schon rein. Danke. So, da bin ich wieder. Hier ist für Sie. Danke. Setzen Sie sich doch. Entschuldigen Sie das Chaos, aber ich bin noch nicht zum Aufräumen gekommen. Sie haben es sehr gemütlich hier. Danke, es genügt meinen Ansprüchen. Ist das ein echter Jansen? Ja, eine Originalradierung. Ein Überbleibsel aus besseren Tagen. Ist etwas mit ihm? Nein. Nein, es geht ihm gut. Ich möchte mich nochmals für mein Eindringen entschuldigen. Lassen Sie doch. Warum ich hier bin, Frau Mertens. Es sind da einige Fragen offen, von denen ich glaube, dass Sie sie mir beantworten können. Ja, fragen Sie. An dem Tag, als Ihr Mann seinen Job hingeschmissen hat, hat er Ihnen da Gründe genannt? Die habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich weiß. Aber versuchen Sie sich an seine Worte zu erinnern. Was genau hat er zu Ihnen gesagt? Nun, ich bin raus aus dem Mörderspiel. Ja, ich bin raus aus dem Mörderspiel, hat er gesagt. Ich verstehe. Dann hat er alles hingeschmissen, so was Idiotisches. Das Zeug kommt ja doch ins Meer. Es hat sich gleich ein Nachfolger für ihn gefunden. Es findet sich immer jemand. Kann man sagen, dass dieser Job ihn nun belastet hat? Ich glaube schon. Ich glaube, dass er sich damals in seine Gedichte gerettet hat. Wie meinen Sie das? Ein Mann über 30 beginnt Gedichte zu schreiben. Ein Naturwissenschaftler. Ich glaube, er wollte damit der Wirklichkeit entfliehen. Welche Wirklichkeit? Der Ex und Hop, der nach uns die Sintflut-Wirklichkeit. Hat er nach seiner Kündigung noch Gedichte geschrieben? Nur wenige. Das letzte, soweit ich weiß, war das, was Sie erwähnt haben. Ich traf einen Weisen. Ja. Nein. Das ist nicht richtig. Er hat danach noch eins geschrieben. Können Sie sich an den Inhalt erinnern? Na, schwach. Es hatte was mit Regen zu tun, mit Reinwaschung, glaube ich. Der Anfang war, so kommt die Zeit des langen Regens. Tut mir leid, mehr weiß ich nicht. So kommt die Zeit des langen Regens. Ja. Sagen Sie, zu welchem Zeitpunkt begann Ihr Mann sich für Wale zu interessieren? Ich glaube, nachdem er den alten Mann kennengelernt hatte. Er schleppte jede Menge Literatur über diesen verdammten Fisch ins Haus. Sprach er mit Ihnen über sein, nun sagen wir, neues Hobby? Ja, das tat er. Er glaubte ernsthaft, diese Tiere seien vernunftbegabte Wesen. Warum hat er das nur getan? Was treibt ein Mann dazu, sich in den Kadaver eines ausgeweideten Fisches zu legen? Nicht Fisch. Es ist mehr als Fisch. Hören Sie auf damit. Hören Sie auf. Was? Ja. Ja. Entschuldigen Sie. Die gleichen Worte. Die gleichen Worte, die er gebraucht hat. Was ist los mit Ihnen, Doktor? Stefan, wach auf. Hörst du? Bitte wach auf. Was ist denn? Ja. Ich hab was Entsetzliches geträumt. Wie spät ist es? Kurz jetzt noch drei. Da habe ich einen Durst. Du hast geschrien. Immer wieder hast du geschrien. Was habe ich? Geschrien. Lass mich raus. Immer wieder. Es war furchtbar. Ich habe geglaubt, ich bekomme dich nie wach. Was war das für ein Traum? Ich weiß nicht mehr. Ich war irgendwie eingeschlossen und überall hingen Fleischfetzen und Eingeweide von den Wänden. Mhm. Von der Decke tropfte Blut. Es stank nach Verwesung und Tod. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich versuchte es, aber ich konnte mich nicht bewegen. Er folgt dir bis in deine Träume. Wer? Na, Mertens. Das ist doch Unsinn. Doch, das tut er. Was du geträumt hast, muss er erlebt haben. Du warst in deinem Traum im Innern des Wals. Mach das Licht aus. Lass uns weiter schlafen. Ich kann jetzt nicht weiter schlafen. Versuche es. Du, was damals über ihn in den Zeitungen stand, stimmt das alles? Im Wesentlichen schon. Lass uns jetzt weiter schlafen. Wir müssen morgen früh auf. Warum glaubst du, hat er es getan? Schuldbewusstsein, Wahnvorstellungen, Orientierungslosigkeit. Das alles muss zusammengekommen sein. Er fühlte sich mitschuldig an der Vergiftung der Natur. Ich glaube, er wollte ein Zeichen setzen. Da boten sich die Färöerinseln geradezu an. Es war die Gegend, wo er auf Wale treffen konnte. Jahr für Jahr werden dort Hunderte von Walen abgeschlachtet. Das muss ein entsetzliches Gemetzel sein. Die Tiere werden in die Buchten getrieben. Bei Ebbe stranden sie. Die Fischer töten sie mit Eisenhaken und Messern. Ein sinnloses Abschlachten. Und er wollte es verhindern. Die Fischer haben ihn ausgelacht. Die Kinder warfen mit Walembryos nach ihm. Für ihn brach eine Welt zusammen. Er sah nicht dem Töten von Tieren zu, sondern dem Mord an einem, wie er glaubte, vernunftbegabten Wesen. Spielende Kinder fanden ihn Tage später in dem Wal. Seine Kleidung lag über den ganzen Strand verstreut. Man zog ihn nackt aus dem Kadaver des Tieres. Tja, er wusste nicht, wo und wer er war. Er hatte sein Gedächtnis verloren. Nun, sie fanden seine Papiere und brachten ihn zu uns. Eins allerdings war merkwürdig. Die Temperaturen fallen in jener Gegend auch im Juli nachts unter 8 Grad. Mein dänischer Kollege fand keinerlei Spuren einer Unterkühlung bei Mertens. Obwohl sein nackter Körper 3 Nächte lang der Kälte ausgesetzt war. Es schien, als hätte der tote Wal ihn gewärmt. Nur das Rollen der Brandung durchbricht die Stille. Das Meer wälzt sich vor und zurück. Vor und zurück. Das Meer. Vor und zurück. Das Meer. Ich höre es. Es riecht nach Salz. Es riecht nach Tod. Warum tut ihr das? Warum? Hörst du mich? Hörst du mich? Ihr hört mich? Ja. Ja, ich verstehe euch. Warum? Warum verzeiht ihr? Ein Gedanke von euch kann töten. Warum wehrt ihr euch nicht? Ihr habt die Macht. Ihr habt die Macht. Was ist das für ein Gesang? Ein Lied? Wovon singt ihr? Ich höre es. Nein. Keiner wird mir glauben. Keiner. Wir sind eure Kinder? Das Licht. Nein, nein, nein, nein. Es ist zu hell. Es ist für mich zu hell. Machen Sie auf. Zu hell. Machen Sie auf. Zu hell. Nein. Was ist? Es ist gut. Sie haben geschlafen, Frank. Frank? Warum sagen Sie Frank zu mir? Ich heiße nicht so. Ich heiße... Ja? Mertens. Ich bin Robert Mertens. Und Sie sind Dr. Sie sind Dr. Behrend. Ich erinnere mich. Hören Sie, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Chemiker. Nein, ich war Chemiker. Sie haben Ihren Job hingeschmissen. Ja. Woher wissen Sie das? Ich weiß alles über Sie. Sie wussten mich. Sie wussten die ganze Zeit über... Es hätte nichts genutzt, wenn ich es Ihnen gesagt hätte. Sie mussten Ihr Gedächtnis allein wiederfinden. Sie haben die ganze Zeit über gewusst, wer ich bin? Sie haben es die ganze Zeit über gewusst? Warum haben Sie mir das nicht gesagt, Doktor? Warum? Das habe ich einmal. Wann? Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe Sie gleich nach Ihrer Einweisung in dieses Krankenhaus mit Ihrer Identität konfrontiert. Ja, und? Sie sind zusammengebrochen. 3 Wochen lang waren Sie in einer Art Koma. Sie waren nicht ansprechbar. Sie verweigerten jede Nahrung. Wir mussten Sie künstlich ernähren. Ich hatte einen Fehler gemacht. Ich wollte Ihnen etwas zurückgeben, was Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht haben wollten. Ihre Erinnerung an das, was Sie getan hatten. Was? Was soll ich getan haben? Ich verstehe nicht. Das wissen Sie nicht? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Die Wale. Sie erinnern sich an die Wale? Natürlich. Es war ein schreckliches Abschlachten. Was soll ich getan haben? Man hat Sie aus einem toten Wal gezogen. Sie hatten sich in einem ausgeweideten Wal verborgen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich Ihnen nicht, Doktor. Menschen werden eben leicht misstrauisch. Aber der Professor hatte zu Mertens großes Vertrauen gefasst. Er gab ihm das Geld, um die Bücher und Aufzeichnungen auf die Inseln zu bringen. Der alte Mann wusste nicht, dass der Empfänger Wochen zuvor verstorben war. Woher soll das auch wissen? Er und der alte Engström hatten seit Jahren nur noch unregelmäßigen Briefkontakt. Dann ist er also nicht wegen der Wale auf die Inseln geflogen? Er sagt nein. Er sei nichts weiter gewesen als der persönliche Bote des alten Harus. Ohne jedes Interesse an Wahlen? Doch, das hatte er schon. Das war mit ein Grund, warum er den Boten gespielt hat. Natürlich interessierte er sich für Wale. Durch seine Bekanntschaft mit dem Professor war daraus ein Hobby für ihn entstanden. Naja, auf den Inseln hat er zum ersten Mal Gelegenheit, diese großen Meerestiere aus der Nähe zu sehen. Und wurde Zeuge eines Schlachtfestes. Ja. Er konnte nicht begreifen, dass zivilisierte Menschen artgeschützte Lebewesen mit solch gnadenloser Kälte abschlachten. Er musste mit ansehen, wie einer trächtigen Walkuh das Embryo aus dem Leib geschnitten wurde. Er ist wie von Sinnen auf den Fischer zu und hat ihm das Messer aus der Hand geschlagen. Was der sich bestimmt nicht gefallen ließ. Natürlich nicht. Sie lachten über diesen verweichlichten Stadtmenschen und jagten ihn fort. Wie er sagt, ist er in seine Pension zurückgekehrt, weinend vor Wut und Ohnmacht, weil er den Tieren nicht helfen konnte. Naja, dann hat er sich volllaufen lassen. Er wollte diese für ihn schreckliche Tat vergessen. Von seinem späteren Tun weiß er nichts mehr. Er verdrängt es. Wahrscheinlich. Du hast ihm jedenfalls helfen können. Na? Wie ist es jetzt mit Greta? Sonne, Strand, Rezina, ein wolkenloser blauer Himmel. Reizt es dich nicht, aus diesem Regenloch rauszukommen? Na, da regnet es doch auch. Überall regnet es. Wüsten, die seit Tausenden von Jahren keinen Regen mehr gesehen haben, sind zu Schlammmeeren geworden. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Das Wetter, dieser verdammte Regen. Seit 7 Tagen regnet es ununterbrochen. Und bis wir auf Kreta sind, scheint wieder die Sonne. Na komm, du hast dir einen Urlaub verdient. Du hast einem Mann sein Gedächtnis wiedergegeben. Und wo wohnt er jetzt eigentlich? Seine Frau hat ihn vorläufig aufgenommen. Vielleicht kennst du sogar seine Ehe. Ich stelle mir vor, wie die beiden jetzt beieinander sitzen, Händchen halten. Er sieht ihr mit seinen braunen Augen tief in die ihren. Seine Augen. Was hast du über seine Augen gesagt? Und ich sagte, er würde ihr in die Augen sehen. Und nein, die Farbe. Du hast von der Farbe der Augen gesprochen. Braun. Ich sagte, er schaut ihr mit seinen braunen Augen. Wieso braun? Wie kommst du darauf, dass er braune Augen hat? Hat er doch. Also was soll denn das jetzt, Stefan? Ich habe genug Fotos von ihm gesehen. Und zweimal bin ich ihm in der Klinik begegnet. Warum fragst du? Ich muss sofort zu ihm. Aber weißt du eigentlich, wie spät es ist? Seine Augen. Aber was ist mit seinen Augen? Sie sind nicht braun. Aber sie waren es. Sie sind nicht mehr braun? Ich verstehe nicht. An dem Tag, als er sein Gedächtnis wiederfand. Mein Gott, dass mir das nicht gleich aufgefallen ist. Seine Augen waren blau. Das heißt, eigentlich mehr grau. Sie hatten die Farbe des Meeres. Machen Sie auf, Frau Mertens. Ich bin es, Behrend. Bitte machen Sie auf. Mein Gott, öffnen Sie. Machen Sie auf. Ich bin es, Behrend. So hören Sie doch. Sind Sie im Haus? Hören Sie! Ich bin es, Behrend! Kommen Sie, Doktor. Sind Sie es, Robert? Wo sind Sie? Am Fenster. Nein, lassen Sie es nicht aus. Meine Augen. Wo ist Ihre Frau? Sie besucht eine Freundin? Sie haben mich belogen. Sie haben mich getäuscht. Ja. Es tut mir leid. Sie waren im Bauch des Wals. Und Sie wissen es. Sie wissen es. Er hat zu Ihnen gesprochen. Er hat zu mir gesungen, Doktor. Sie sprechen nicht. Es ist mehr. Viel mehr als eine Sprache. Was sind schon Worte? Wer sind Sie? Robert Mertens. Ich bin ein Mensch mit einem Namen und einer Vergangenheit. Wer sind Sie? Immer noch ein Mensch. Immer noch. Ich glaube Ihnen nicht. Das kann ich verstehen. Wer sind Sie? Der einsamste Mann der Welt. Wie pathetisch von mir. Was ist mit Ihren Augen? Sie haben gesehen. Was? Was haben Sie gesehen? Sie glauben, dass ich mit den Walen gesungen habe? Ja. Wird es noch jemand glauben? Nein. Nein, ich glaube nicht. Sie hätten mir mein Gedächtnis nicht zurückgeben sollen. Ich lebe den Gesang, Doktor. Und jedes Ihrer Lieder ist Macht. Ich wollte sie nicht. Glauben Sie mir. Ich wollte sie nicht. Wovon reden Sie? Von der Macht. Vom Lied des Wals. Ich habe das Lied gesungen. Ich musste es tun. Die Wale hätten es nie gesungen. Eine andere Ethik. So fremd. So einfach. Was für ein Lied haben Sie gesungen? Wir haben diesen Planeten entweiht. Wir haben die Böden ausgeplündert. Die Bäche und Seen vergiftet. Die Meere und Himmel erstickt. Wir sind wie pesttragende Ratten über die Erde gezogen und ließen tausendfachen Tod hinter uns. Wir wenden uns Gott gleich. Alles, was sich uns in den Weg stellte, wurde niedergemacht und geschliffen. Wir glaubten, die Herren der Erde zu sein, und wir machten sie uns untertan. Wir zertraten sie. Wir mordeten. Das Töten muss ein Ende haben. Ich habe die Macht, es zu beenden. Ich habe das Lied gesungen, wie es schon einmal gesungen wurde. Herrgott, was reden Sie da? Vom Ende. Und einem neuen Anfang. Was soll enden? Wir. Sie sind wahnsinnig. Ja, das ist eine besondere Eigenschaft der Spezies Mensch. Der Wahnsinn. Eine Horde wahnsinniger Primaten, die über diesen Planeten trampelt, sich selbst und alle anderen Arten zerfleischend. Sie haben recht, Doktor. Ich bin wahnsinnig, denn ich bin ein Mensch. Sie sind krank. Was immer geschehen sein mag. Sie sind krank, Robert. Nein. Und Sie wissen es. Wissen. Wissen ist Ratio. Analysieren, erkennen und beweisen von Fakten. Das ist meine Welt. Sie, Robert, Sie entziehen sich allem, was ich unter Wissen und Wissenschaft verstehe. Dann glauben Sie. Es ist sehr viel einfacher als Wissen. Nein, es ist schwerer. Wenn ich das, was ich glaube, in meinen Verstand einlasse, verliere ich ihn. Sie haben es schon seit langem in sich eingelassen. Die Ozeane sind die Mägen des Varuna. Und er wohnt in dieser kleinen Wasserpfütze. Wenn er im Menschen ist, wird er alles, was die Natur beschränkt und schädigt, durch seine Berührung zerstören. Ist es das? Sind Sie die wiedererwachte Legende? Ein Mythos, der nie einer war. Ist es das? Antworten Sie! Sie tragen die Antwort in sich, Doktor. Wie wird es enden? Die Sonnenaufgänge werden immer seltener. Ich traf einen Weisen, sitzend auf der Parkbank. Fest mit dem Holz schien er verwachsen. Er sagte, es hat sich wenig geändert in meiner Zeit. Nur die Sonnenaufgänge werden immer seltener. Hören Sie den Regen? Ich verstehe. Es wird keinen Morgen mehr geben. keinen Sonnenaufgang. Nur den Regen. Es ist der Regen. Er wird nicht enden. Nicht wahr? Er wird nie mehr enden. So ist es doch. So ist es doch. In der Reihe Wasserspiele brachten wir das Hörspiel Das Lied des Wals von Heinrich Wepner. Es sprachen Dr. Stefan Behrendt, Gerhard Garbers, Robert Mertens, Dietmar Müß, Renate Behrendt, Claudia Rieschel, Frau Mertens, Monika Bleibtreu, Professor König, Burkhard Klausner, Frau Ralfs, Katharina Matz, Toningenieur, Peter Kretschmann, Technik Brigitta Eggert und Jutta Sidden. Regieassistenz Waltraud Heise. Regie Hans Rosenhauer.